weiß sie es? Ich kann dir nicht folgen? Was ich bezweifelte. Weiß sie, dass der Kinderwagen leer ist, dass ihre beiden Jungs schon seit 30 Jahren tot sind? 40, sagte er, vielleicht sogar noch länger. Und ja, sie weiß es. Bist du dir da sicher oder glaubst du es nur? Sicher, sagte er und stockte. Oder so gut wie. Auch das war typisch Greg, sich immer einen Ausweg offen lassen. Ich betrachtete die Sterne und trank meinen Gin Tonic zu Ende. Über dem Golf von Mexiko wetterleuchtete es, dazu diffuses Donnergrollen, aber sehr, sehr fern. Ich tat die Warnzeichen als leere Drohungen ab. Am selben Abend packte ich endlich auch meinen zweiten Koffer aus, etwas, was ich schon 2 Tage zuvor hätte tun sollen. Als das erledigt war, was übrigens keine 5 Minuten dauerte, ging ich ins Bett. Es war der 10. Juli. In der weiten Welt draußen hatten die Covid-19-Fälle allein in Amerika die 3-Millionen-Marke durchbrochen. Wenn ich wolle, so hatte mir Greg gesagt, stehe mir das Haus bis September zur Verfügung. Ich sagte, mehr als 6 Wochen würde ich nicht brauchen, um den Kopf freizukriegen. Aber jetzt in der Abendkühle konnte ich mir vorstellen, auch länger zu bleiben, auch um diese fürchterliche Krankheitsbedrohung auszusetzen. Die Stille, unterbrochen lediglich von den schläfrig auslaufenden Wellen an Gregs privatem Kiesstrand, war einfach unübertroffen. Ich konnte schon beim ersten Sonnenstrahl zu meinem morgendlichen Spaziergang aufbrechen und entging auf diese Weise vielleicht sogar Ellie Bell. Sie war zwar ganz nett, und Greg lag sicherlich auch nicht verkehrt, wenn er sagte, dass sie lediglich die eine bewusste Schraube locker hatte, aber der Anblick des Kinderwagens mit den beiden verschiedenfarbigen Kindershorts war dennoch irgendwie gespenstisch. »Racker und Rabauke«, murmelte ich. Das große Schiebefenster vom Hauptschlafzimmer zum Balkon stand offen, und eine leichte Brise verwandelte die dünnen weißen Gardinen in wehende Arme. Gregs Bedenken hinsichtlich der Phantomzwillinge fand ich mittlerweile nachvollziehbar. Der Bezug zu meiner eigenen Geschichte war ja vorhanden. Ich begriff es nur später als er. Als er mir erstmals von Alita Bells exzentrischem Gebaren erzählte, war ich jedenfalls noch nicht so weit. Aber es stimmte. Auch mir war einmal ein Sohn gestorben. Hinzu kam, dass Ted zu dem Zeitpunkt ungefähr so alt wie Jacob und Joseph war. Aber nicht seinetwegen brauchte ich in diesem Sommer einen Tapetenwechsel. Sein Tod war ein alter Schmerz. Nein, was mich während jenes heißen Sommers in Greg Ackermans grotesk überdimensioniertem Anwesen beschäftigte, war gänzlich neu. Wie so oft träumte ich von Donna. In dem Traum saßen wir händchenhaltend auf der Couch in unserem alten Wohnzimmer. Wir waren beide noch jung und schwiegen. Das war eigentlich schon alles, das war der ganze Traum, aber ich wachte unter Tränen auf. Der Wind blies jetzt stärker, ein warmer Wind, und die Gardinen glichen immer mehr 2 ausgestreckten Armen. Ich stand auf, um die Schiebetür zu schließen, trat stattdessen dann aber hinaus auf den Balkon. Sämtliche Gästezimmer im Obergeschoss boten einen phänomenalen Blick auf den Golf von Mexiko, aber Greg hatte mir angeboten, sein Schlafzimmer zu benutzen, das große, deshalb schlief ich dort. Jetzt, in den frühen Morgenstunden, war das Meer nicht zu erkennen, sondern nur undurchdringliches Schwarz zu sehen, durchbrochen höchstens von zuckenden Blitzen. Auch der sehr viel lautere Donner machte deutlich, dass das Gewitter keine leere Drohung mehr war. In flatterndem T-Shirt und Boxershorts stand ich auf dem Balkon, der direkt über der Natursteinterrasse und dem Pool gelegen war. Ich sagte mir, dass ich wohl von dem Donner oder dem auffrischenden Wind wach geworden sei, obwohl es natürlich der Traum gewesen war. Wir beide Hand in Hand auf der Couch, unfähig, das in Worte zu fassen, was sich zwischen uns abspielte. Der Verlust war zu groß und ging nicht weg, würde es vermutlich nie tun. Es war, als säße er zwischen uns mit auf der Couch.